Juicy Gay. Juicy ist gut Gay. Und ist ein guter Musiker und so. Man muss es halt in guter niedrigen Dosen genießen, weil so viel Homo-Rap kann man sich auch nicht gönnen pro Tag. Ja, der hätte fast nicht den Cut geschafft fürs Album, weil ich mir nicht so sicher war, weil Juicy Gay, der Name sagt schon, er ist ein gewisser, eine Art Homo-Rapper. Eine Art Homo-Rapper. Also ein Rapper mit dem gewissen Flair. Der Rapper mit dem gewissen Flair. Ich habe Sex mit dem gewissen Flair. Und der hat kein Gewissen mehr. Gewissen mehr. Kein Gewissen mehr. Der Rapper mit dem gewissen Flair. Ich habe Sex mit dem gewissen Flair. Und der hat kein Gewissen mehr. Gewissen mehr. Kein Gewissen mehr. Emma, Emma, Eskulin. Ich bin im Flair drin, so viele Spermien. Er schenkt mir so viele Geschenke. Nice. Maskuline Shirts, Pullis und ein paar Hemden. Maskulin, maskulin. Er ist sowas von süß, oder? Sein Penis ist ein stabiler deutscher Stabil. Das ist die neue deutsche Welle. Splash, splash, splash. Flair schenkt mir seine Zellen. Flair schenkt mir sein Herz. Aber geht das an die Öffentlichkeit, krieg ich kein Sex mehr. Sagt er, frag Flair, wer der süßeste Rapper ist. Frag KIZ, wer den süßeste Rapper ist. Alle haben mich zum Fressen gern wie Karotten. Mache keine Anspielung, Karotten. Wir machen einen Dreier mit Fari Bang, Karotten. Das war Liebe auf den ersten Blick. Das war Liebe auf dem ersten Weg. Flair sagt, wenn ich sag, er schwul, sticht er mich ab. Ey, nicht, dass ich lache. Ey, ich bin im Flair, so wie Jihad. So wie Jihad. Gesundheit, Mois. So wie Jihad. Er hat ein Messer in seinem Bauch, so wie Jihad. Gesundheit, danke Mann. Der Rapper mit dem gewissen Flair. Ich habe Sex mit dem gewissen Flair. Und der hat kein Gewissen mehr. Gewissen mehr, kein Gewissen mehr. Der Rapper mit dem gewissen Flair. Ich habe Sex mit dem gewissen Flair. Und der hat kein Gewissen mehr. Gewissen mehr. Kein Gewissen mehr.